3. Textkaraoke. 1. Hören Sie und sprechen Sie die fehlende Rolle im Dialog. Lesen Sie die Rolle im Arbeitsblatt auf der CD-ROM. Na endlich! Wo warst du denn? Das sehe ich. Wo warst du? Ich warte seit 7 Uhr. Dein Zug war pünktlich, aber du warst nicht im Zug. Was? Du hast geschlafen? Du hast immer gute Ausreden.